Ich möchte euch einladen zum Mitdenken. Ich möchte euch einladen zum Zuhören. Ich möchte euch einladen, euer Herz aufzumachen, um aufzunehmen, was Gott euch vielleicht sagen will. Möglicherweise werde ich zwischendurch schweigen. Möglicherweise fangen eure Gedanken zwischendurch an zu wandern. Das ist überhaupt nicht schlimm. Weil es könnte etwas damit zu tun haben, dass Gott gerade bei euch innerlich anklopft und euch auf Dinge aufmerksam macht, die für euch persönlich wichtig sind. Ich finde es immer sehr spannend. Man sitzt zu Hause und schreibt an einer Predigt und schreibt sich ganz viele Sachen auf. Ich jedenfalls mache das so. Und dann stehen da ganz viele verschiedene Sachen und dann denke ich mir irgendwann, ist viel zu viel. Ist viel zu viel. Kann ich gar nicht alles brauchen hier. Und dann gehe ich immer bei und dann male ich mir ein bisschen was auf. So ein Zettel, der ist dann ein bisschen bunt. Und da stehen noch ein paar Stichworte noch drauf von dem, was ansonsten das aufgeschriebene Bündel ist. Und ich mache das sehr bewusst, weil ich merke, dass in einem solchen Gottesdienst manchmal Dinge anfangen, wichtig zu werden, über die man zu Hause vielleicht so noch nicht nachgedacht hat. Oder dass für euch Sachen wichtig wären, bei denen ich euch ablenken würde, wenn ich einfach weitermache bei all dem, was ich aufgeschrieben habe. Also von daher, für mich ist Predigen eine sehr spannende Sache bis nach dem Schluss. Mit Christus, das ist unser Thema heute Morgen und ist der dritte Teil unseres Themas von der Gemeindefreizeit ohne Fremdquartier. Ich möchte mit euch nachdenken über Berufen zur Gemeinschaft mit Christus. Unterwegs mit Christus, das geht um das Thema Nachfolge, und Leben mit, durch und für Christus. Mal gucken, an welcher Stelle ihr anknüpfen könnt an die Worte oder an die Gedanken, denen wir begegnen. Paulus schreibt, das ist mein Ausgangspunkt, Paulus schreibt, im ersten Korintherbrief in Kapitel 1 im Vers 9, ich lese das noch einmal nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Darauf könnt ihr euch verlassen. Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinem Wort. Also das, was er gesagt hat, das gilt, ist für ihn verbindlich. Er selbst hat euch für immer zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus, unserem Herrn, berufen. Gott steht zu seinem Wort. Leute, das ist eine total gute Basis für unser Leben. Jetzt sage ich für unser. Ich weiß ja gar nicht, ob das gilt, wenn ich sage unser und schließe euch da automatisch ein. Ist ja gar nicht klar. Aber für wen gilt es denn? Paulus schrieb diesen Brief an die Christen in der Hafenstadt, in der griechischen Hafenstadt Korinth. Kunterbunte Mischung von Menschen aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten und aus allen möglichen verschiedenen Ländern. Das war eine total bunte Mischung von Menschen, die dort in Korinth zusammen waren. Und ihnen schreibt er das, Gott hat euch berufen. Gott hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Und weil er selbst diese Berufung auch erlebt hat, deshalb kann er so darüber sprechen, wie er das tut. Berufen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Lasst unsere Gedanken mal ein bisschen zurückgehen. Ich weiß nicht, ob ihr Israel kennt. Ich habe keine Ahnung, ob ihr den See Genezareth kennt. Ich weiß nicht, ob ihr etwas wisst von diesem großen, kleinen Land, in dem jedenfalls im Norden dieses Landes die Leute ihr Geld verdient haben, indem sie ihre Netze ausgeschmissen haben, um Fisch zu fangen. Jesus ist am Ufer dieses Sees unterwegs und er predigt den Menschen, die da sind, er predigt ihnen von dem Reich Gottes. Und er begegnet auch den Fischern vom See Genezareth. Den einen fragt er, ob er mal sein Boot benutzen dürfte, um ein bisschen auf den See rauszufahren. Schalltechnisch ist das viel besser, als wenn er mit dem Rücken zum Wasser, mit den Hacken vielleicht auch schon im Wasser am Seeufer steht. Da muss er immer noch darauf achten, dass er nicht mit einmal reinfällt. Und dann kann man sich gar nicht so aufs Predigen konzentrieren. Und er sagt, du, kann ich dein Boot mal leihen? 3 Ruderschläge raus, keiner folgt ihm. Da würden die Leute ja alle im Wasser stehen. Also hat er eine wunderbare Kulisse, ist so ähnlich wie hier, ein paar Meter zwischen der ersten Reihe und dem, der predigt. Jesus am See des Ufers. Und er predigt den Menschen worüber? Über das, was sein Herzensanliegen ist. Er predigt den Menschen über Gottes Reich und über Gottes Interesse, mit uns Gemeinschaft zu haben als Menschen. Das ist das, was Gott will. Von Anfang an der Menschheitsgeschichte ist das Gottes Interesse, dass er mit uns Gemeinschaft haben kann und dass wir nicht sind wie die kleinen Kinder, die immer weglaufen und man muss sie wieder einsammeln. Gott möchte eigentlich, dass wir mit ihm zusammen sind. Und er hat uns geschaffen als sein Gegenüber für sich. Und sein größtes Interesse ist, dass wir nicht nur mal ein paar Stunden am Sonntagmorgen, sondern eigentlich andauernd mit ihm in Gemeinschaft sind. Jesus predigt den Menschen vom Reich Gottes. Warum macht er das? Um diese Einladung auszusprechen, die Gott uns gibt. Warum macht Jesus das? Um deutlich zu machen, Gott ist mitten unter uns und er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und am Ende seines Predigens passiert etwas Interessantes. Der eine dieser Fischer macht eine besondere Erfahrung. Jesus schickt ihn nochmal auf den See raus. Fische fangen. Und sagt, Moment mal, ich habe dich predigen gehört. Also das steht nicht so in der Bibel, aber ich bin ziemlich sicher, dass das genau gedanklich abgelaufen ist. Du bist Prediger, Rabbi, Lehrer, hast deine Sache gut gemacht. Ich bin Fischer und ich kenne diesen See. Tut mir leid, ich habe die ganze Nacht schon gearbeitet, nichts gefangen. Und dann überlegt er, ich habe gehört, was Jesus da gesagt hat. Ich kenne meinen Beruf, die bilden gerade eine Konkurrenz zueinander. Und dann sagt er, okay, Jesus, weil du das gesagt hast, was du gesagt hast, darum mache ich das. Ich fahre noch mal raus. Der stellt seine Berufserfahrung hinten an. Warum? Weil Jesus geredet hat und weil er von dem, was Jesus gesagt hat, etwas aufgenommen hat für sich. Er sagt, okay, ich fahre noch mal raus. Ich probiere das nochmal, was heute Nacht nicht gelungen ist. Und er fährt raus auf den See und er fängt Fische. Ziemlich ungewöhnlich. Mit dem Beginn des Tages, wenn das helle Licht in den See hineinkommt, wenn das Wasser sich erwärmt, dann gehen die Fische normalerweise in tiefere Schichten. Schützen sich. Darum fischen die Leute früh morgens oder nachts. Da sind die Chancen am größten. Und Petrus und seine Mitarbeiter, die merken mit einmal, heute ist es anders. Sie machen einen Fischzug, wie sie ihn vorher noch nie gemacht haben. Plötzlich fängt der Petrus an, etwas zu begreifen. Er fängt an zu begreifen, dass der da gepredigt hat von seinem Boot aus, ein größerer ist als er selbst. Er merkt, dass es eine Distanz gibt. Und in diese Situation hinein spricht Jesus zu diesem Petrus und sagt, folge mir nach. Ich will dich gar nicht mehr als Fischer gebrauchen. Ich möchte, dass du einer wirst, der Menschen einlädt, zu Gottes Reich zu gehören. Folge mir nach. Das ist ein Wendepunkt im Leben dieses Mannes. Begegnung mit Jesus, diese Aufforderung, folge mir nach. War schön, haben wir diesem Wochenende gemerkt, dass das Einzelne genauso erlebt haben, dass Gott sie mit einmal angesprochen hat und sie überlegen mussten, wie ist das in meinem Leben, wie soll das eigentlich sein? 2000 Jahre Kirchengeschichte gehören seitdem zum Leben dieser Menschheit, dieser Welt. 2000 Jahre Kirchengeschichte und bis heute erleben Menschen, dass sie eingeladen werden, sich in diese Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit Gott zu begeben, Leute zu werden, die Jesus folgen. Und was ist entstanden dadurch? Es gab mal auf einer Konferenz ein wunderschönes Bild. Eine Weltkarte wurde gezeigt. Und dann wurde auf diese Weltkarte wurden Lichter angezündet, natürlich irgendwie elektronisch gemacht. Und gingen überall da Lichter an, wo es auf der Welt christliche Gemeinden gibt. Plötzlich konnte man sehen, wie diese Weltkarte mit einmal anfing zu leuchten. Immer ging es darum, dass Menschen verstanden haben, Gott lädt mich ein, einer zu sein, der mit ihm lebt, der zu ihm gehört. Dass dieser persönliche Ruf zur Nachfolge eingeladen in die Gemeinschaft mit Christus, eingeladen in die Gemeinschaft mit Gott. Und daraus ergibt sich eine Gemeinschaft unter den Menschen. Und hier und da und an der nächsten Stelle entstehen christliche Gemeinden. Ich sage euch mal, wie einer der Nachfolger Jesus, Johannes, das später geschrieben hat. Er hat in einem Brief geschrieben im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief, da steht, was wir von Anfang an gehört haben, wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen berühren können, diese Botschaft, die uns Leben brachte. Jesus Christus selbst ist das Leben. Wir haben das gesehen und wir können das bezeugen und deshalb verkündigen wir diese Botschaft von Christus, die das ewige Leben bringt. Er ist von Gott, dem Vater, gekommen und hat als Mensch unter uns gelebt. Wir geben euch weiter, was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Gemeinsam gehören wir zu Gott, dem Vater und zu seinem Sohn Jesus Christus. Und wir schreiben euch das, damit wir uns von Herzen freuen können. Das, was im Leben eines Einzelnen passiert, passiert nicht nur einer Person. Nein, indem diese Nachricht von Jesus Christus weitergegeben wird, entsteht eine Gemeinschaft von Menschen, die unterwegs sind mit Jesus. Unterwegs mit Jesus, Thema Nachfolge. Das persönliche Du. Folge mir. Das Gemeinsame, werdet meine Nachfolger, Plural. Und auch der Auftrag, den Jesus am Ende seines irdischen Lebens seinen Jüngern gegeben hat. Geht hinaus in die ganze Welt und sagt diese Botschaft allen Menschen. Sagt diese Botschaft allen Menschen. Jesus Christus beauftragt die, die zu ihm gehören, seine Botschafter zu sein. Existenzberechtigung einer christlichen Gemeinde liegt darin, dass sie nach innen lebt, in einer persönlichen Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit Gott, dem Vater, und dass sie nach außen geht, um diese Einladung, die Jesus ausgesprochen hat, weiterzugeben. Unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe da, wo wir sind, da, wo wir leben. Dass es so viele unterschiedliche Kirchennamen gibt, das ist ein anderes Thema. Da müssen wir jetzt heute Morgen nicht drüber nachdenken. Aber egal, ob es um eine orthodoxe Kirche geht oder ob es um eine freie evangelische Gemeinde gibt, die soll es ja auch geben, oder ob es um die methodistische Kirche geht oder welche Kirche auch immer. Da, wo Menschen eingeladen werden, in eine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott einzutreten durch Jesus Christus. Da entsteht ein Miteinander, das Gott sich gewollt hat und das Gott sich gewünscht hat. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs mit Jesus Christus als seine Nachfolger. Ich möchte an dieser Stelle euch gerne noch auf einen Zusammenhang hinmachen, der mir in der Vorbereitung auf diese Predigt einfach wichtig geworden ist. Und ich möchte einfach, dass ihr das mal ein Stück hört. Im Römerbrief in Kapitel 6, Römer 6 ist das Kapitel im Neuen Testament, in dem uns einiges gesagt wird zum Thema Taufe. Und da steht auch etwas, was mit diesem Stichwort mit Christus zu tun hat. Ich lese euch ein bisschen davon vor. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch Gottes Herrlichkeit und Macht von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Denn wenn wir in der Taufe sein Todesschicksal mit ihm geteilt haben, so werden wir auch mit ihm leben. Jesus ist von den Toten auferweckt worden. Und damit steht fest, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Und was wir jetzt leben, das leben wir im Vertrauen auf ihn. Wenn wir mit Christus gestorben sind, dann, und davon sind wir überzeugt, werden wir auch mit ihm leben. Lebt Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Gott hat durch Christus gehandelt in unserem Leben. Und in der Taufe wird das in besonderer Weise ausgedrückt, auch ganz persönlich erfahrbar. Mit Christus ist sein altes Leben beendet. Er ist am Kreuz gestorben für uns. Mit Christus beginnt ein neues Leben. Er ist durch Gottes Kraft auferweckt worden. Wir dürfen unterwegs sein mit ihm in dieser Zeit und Welt. Leben mit Christus. Leben durch Christus, Leben für Christus. Ich finde das immer wieder interessant. Der Apostel Paulus hat Jesus persönlich nicht kennengelernt. Und doch hat er ihn kennengelernt. Und darum ist das, was Paulus zu diesen Zusammenhängen schreibt, für uns so bedeutungsvoll. Er ist von Gott eingesetzt als ein Apostel und er hat einen besonderen Lebensweg gemacht. Paulus war Jude und hatte gleichzeitig das römische Bürgerrecht. Paulus hat gelernt, Theologie gelernt, bei einem der führenden Theologen der damaligen Zeit. Und seine tiefste Überzeugung war, das, was da über Jesus Christus erzählt wird, das kann nicht stimmen. Und darum hat er diese neue Bewegung, die Christen, verfolgt. Und als er mit einem Dokument in der Tasche um die christliche Gemeinde in Damaskus im Grunde zu vernichten, unterwegs war in diese Stadt, ist ihm Gott begegnet. Plötzlich passiert ihm etwas, was er vorher nie erlebt hat, was er nicht einsortieren konnte und was seinem Leben eine neue Richtung gegeben hat. Plötzlich erscheint ein helles Licht und er hört eine Stimme, Saul, Saul, so wurde er genannt. Warum verfolgst du mich? Moment mal, der Mann hat Theologie studiert, der kannte sich aus in der Bibel und dann erlebt er etwas, das konnte er überhaupt nicht einordnen. Wer bist du? Und dann sagt diese Stimme, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und es wird dir nicht gelingen. Plötzlich begreift Paulus, vorhin von Petrus gesprochen, der eigentlich vergleichbar das erlebt hat, obwohl er gar nicht gegen Jesus war. Paulus erlebt plötzlich, dass ihm ein Größerer begegnet. Und sein Leben erfährt eine Korrektur und er wird Christ. Und er lässt sich taufen. Zeichen dieser Lebensverbindung zu Christus. Und er wird zum großen Völkermissionar. Das ist eine Geschichte, die ein Stück länger ging. Aber ich erzähle sie hier einfach nur kurz, um deutlich zu machen. Paulus hat diese Kehrtwendung in seinem Leben erfahren und er wurde zum Missionar. Warum? Weil er sagt, ich habe Christus erlebt und jetzt gilt für mich nichts anderes mehr, als dass ich für ihn leben will, mit ihm leben will. Die Briefe des Neuen Testaments, die Geschichten in der Apostelgeschichte bezeugen, was diese Lebensänderung für ihn bedeutete. Menschen leben mit Christus. Sie haben neues Leben empfangen durch ihn. Im Galaterbrief lesen wir, was das für Paulus bedeutete. Ich lese aus dem 2. Kapitel, Vers 20, Folgendes. Ich habe jetzt ein neues Leben. Es wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Mein Leben auf dieser Erde erhält einen Sinn durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich in seiner Liebe für mich geopfert hat. Niemals, niemals werde ich Gottes unverdientes Geschenk ablehnen. Paulus hat eine radikale Wende seines Lebens erlebt und das ist für ihn Motivation. In der Lutherbibel steht das so, ich lebe nicht mehr, sondern Christus in mir. Christus in mir. Das ist das Neue. Mit Jesus leben heißt, er lebt in mir. Und ich möchte unterwegs sein mit ihm. Ihr Lieben, und deshalb ist diese Aufforderung, die Botschaft des Evangeliums weiterzusagen, nicht eine Aufforderung, für die wir vor allem lernen müssen, wie man das richtig macht, sondern es ist vor allem eine Aufforderung, in einer lebendigen Verbindung mit Christus zu bleiben und sich durch ihn führen zu lassen. Viel wichtiger, als dass wir alles exakt richtig wissen. Wir haben uns auch in diesem Wochenende ein bisschen mit solchen Fragen beschäftigt, auch gemerkt, als wir über die verschiedenen Gaben und Fähigkeiten, die Gott gibt, gesprochen haben, dass Gott manchmal Dinge in unserem Leben erweckt zum Leben, erweckt, von denen wir vorher gar nichts wussten und sie gebraucht. Der 1. Korintherbrief, das 12. Kapitel oder das 12. Kapitel des Römerbriefes macht davon einiges deutlich. Leben durch und mit und für Christus, das ist das, was uns aufgetragen ist und wie wir unterwegs sein wollen. Und wenn wir als Gemeinde leben, dann geht es eigentlich darum, dass wir uns gegenseitig helfen, diesen Platz einzunehmen, den Gott uns gegeben hat. Jeder Einzelne ist berufen, wir sind gemeinsam berufen und wir sollen Leute sein, die unterwegs sind, nach draußen, hin zu Menschen unserer Umgebung. Eine spannende Frage, mit der wir uns beschäftigt haben an diesem Wochenende war, was wissen wir denn eigentlich von den Menschen um uns herum? Und wir mussten feststellen, wir wissen wirklich wenig. Wir leben manchmal wie in einer Blase. Wie in einer frommen Blase und haben kaum Berührungspunkte mit Menschen um uns herum, die Jesus gar nicht kennen. Paulus ist unterwegs gewesen und hat im ganzen Mittelmeerraum eigentlich Anstöße gegeben, dass christliche Gemeinden entstanden. Und er hat da, wo er hinkam, immer in seinem Beruf gearbeitet und hat auf diese Art und Weise Menschen begegnet, mit denen, die auch in diesen Orten leben. Er ist auch manchmal gegangen und hat gesagt, wo gibt es denn Leute, die offen sind für Gott? Wo finde ich die denn? Und hat gesucht. Und er ist manchmal auch in die jüdischen Synagogen gegangen, weil er wusste, da treffe ich Menschen, die grundsätzlich offen sind für Gott. Aber oft hat das nicht lange gehalten, diese Beziehungen zu den jüdischen Zentren. Und es entstanden Gemeinden, die einen Mix bildeten aus Menschen, die aus jüdischem Hintergrund kamen oder aus heidnischem Hintergrund kamen. Immer ging es darum, wie kann ich Menschen erreichen, die hier in der Umgebung leben und ihnen diese Botschaft sagen, dass Leben in der Gemeinschaft mit Gott für unser Leben so wichtig ist. Wir sind unterwegs. Gestern, vorgestern, heute war Gemeindewochenende, Morgen ist wieder Alltag. Was macht ihr in eurem Alltag eigentlich? Oh, irgendwie Geld verdienen, ne? Rentner nicht, die geben ja nur Geld aus. Aber wer noch im Berufsleben steht, der muss Geld verdienen. Was macht ihr in eurem Alltag? Ihr Lieben, ihr lebt nicht alleine auf dieser Welt. Ihr seid nicht Einsiedler, die weit ab von anderen leben, sondern jeder von uns lebt in einem Beziehungsgeflecht mit anderen Menschen. Das ist euer Feld, in dem es darum geht, das, was für euch persönlich wichtig geworden ist, weiterzugeben. Gott möchte, dass wir so mit ihm unterwegs sind. Deshalb ist dieses Bild von dem Licht, das wir weitertragen, so bedeutungsvoll. Deshalb sollen Gemeinden so etwas sein wie ein Leuchtturm in ihrer Umgebung, um Menschen den Weg zu zeigen in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hinein. Und wir leben schon heute für morgen. Warum? Weil wir mit dem, was morgen kommt, schon heute unterwegs sind. Was kommt denn? Wir sind unterwegs in dieser Welt hin auf eine Zukunft, die Gott uns versprochen hat. Was ist das für eine Zukunft? Ihr Lieben, ich möchte euch das einmal so sagen, wie der Apostel Johannes das beschrieben hat. Gott hat uns berufen, in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Er möchte uns gebrauchen. Und am Ende der Zeit, im letzten Buch der Bibel wird das beschrieben, werden wir sichtbar in einer Gemeinschaft mit Gott sein. Wir sind unterwegs mit dem Gott, der uns Zukunft gestaltet. Und wir wollen leben mit ihm. Mit Christus und für Christus. Ich möchte euch einladen und herausfordern, das immer wieder zu tun und zu bedenken. Und ich möchte an dieser Stelle gerne mit uns beten noch. Lieber Herr, du weißt, wo wir unterwegs sind. Du kennst unsere kleine Welt. Du kennst all die Fragen, mit denen wir beschäftigt sind. Du kennst die Herausforderungen unseres Alltags. Und du hast versprochen, da zu sein, wo wir sind. Dabei zu sein. Aber du hast dieses Versprechen gebunden an unser Miteinander, an unser Unterwegssein mit dir. Du möchtest, dass wir hier in dieser Welt leben als deine Leute. Du möchtest uns gerne gebrauchen, als Botschafter, als Lichter, als Helfer. Du möchtest uns gebrauchen, damit dein Reich gebaut wird. Und wir bitten dich, öffne uns die Augen und das Herz für das, was das in unserem Alltag bedeutet. Lass uns deine Leute sein. Amen.